SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 6. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Eifersucht und Eitelkeit haben den jungen venezianischen Grafen Colalto ins Verderben gestürzt. Bei einem Ball hat er den Baron Juranitz wegen seines ungehobelten Tanzstils lächerlich gemacht, der Baron hat ihn zum Duell gefordert, Colalto hat verloren. Und um sein Leben zu retten, verlangt der Baron nun von ihm, die Sarabande zu tanzen, durch alle Gassen Prags, ohne Pause bis zum lichten Morgen. Doch die Musikanten des Barons fallen vor jedem Kruzifix und jeder Marienstatue, an der sie vorbeikommen, auf die Knie und beten. Und der Graf kann Atem schöpfen, was den Baron verdrießt. Kurzerhand dirigiert er die Gruppe in die Judenstadt. Der zu Tode erschöpfte Colalto tanzt am Haus des hohen Rabbi Löw vorbei. Ein Jesusbild, keucht er, sonst ist es aus mit mir. Und der Rabbi hat Mitleid mit ihm, aber er wirft nicht das Bild des gekreuzigten Jesus an die gegenüberliegende Hauswand, sondern ein Ecce Homo der ganz besonderen Art. Es rührt das steinerne Herz des Barons und bringt ihn von der grausamen Strafe ab. Es liest Felix von Manteuffel. Mein Hauslehrer, der Studmet Jakob Meißel, der mir diese Geschichte wie viele andere aus dem alten Prag erzählt hatte, machte eine kurze Pause. »Viel ist nicht mehr zu sagen«, beendete er dann seine Erzählung, »und was noch zu sagen wäre, ist nicht sehr wichtig. Es heißt, dass der junge Graf Colalto in seinem Leben nie wieder getanzt und dass der Baron Juranitz den Dienst quittiert hat. Und mehr weiß ich nicht von Ihnen. Der Ecce Homo des hohen Rabbi Löw? Es war nicht Christus. Es war das Judentum, das durch die Jahrhunderte hindurch verfolgte und verhöhnte Judentum war es, das auf diesem Bild seine Leiden offenbart hat. Nein, geh nicht in die Judenstadt, du würdest es dort vergeblich suchen. Die Jahre, Wind und Wetter haben es zerstört. Keine Spuren sind von ihm geblieben. Aber geh durch die Straßen, wo du willst. Und wenn du einen alten jüdischen Hausierer siehst, der seinen Binkel von Haus zu Haus schleppt, und die Straßenjungen laufen hinter ihm her und rufen »Jud, Jud« und werfen mit Steinen nach ihm, und er bleibt stehen und sieht sie mit einem Blick an, der nicht der seine ist, der von seinen Ahnen und Urahnen herkommt, die wie er die Dornenkrone der Verachtung getragen und die Geißelhiebe der Verfolgung erduldet haben? Wenn du diesen Blick siehst, dann hast du vielleicht etwas, ein kleines und geringes, von dem Ecce Homo des hohen Rabbi Löw gesehen. Der Heinrich aus der Hölle. Rudolf II., römischer Kaiser und König von Böhmen, hatte eine schlaflose und unruhevolle Nacht. Schon gegen 11 Uhr hatte seine Angst begonnen. Die Angst vor etwas, dessen Kommen er vorhersah und das er nicht abwenden konnte. Auch nicht, wenn er die Fenster und die Türe verriegelte. Er hatte sich in seinem Bett erhoben und ging, in seinem Mantel gehüllt, mit eiligen Schritten in der Schlafkammer auf und nieder. Bisweilen blieb er vor dem Fenster stehen und blickte hinaus. Dorthin, wo hinter dem schimmernden Band des Flusses die Dächer und Giebel des Judenquartiers zu erkennen waren. Von dort war einst, vor Jahren, Nacht für Nacht, seine Liebste, die schöne Jüdin Esther, zu ihm gekommen. Das war vorüber seit jener Nacht, in der die Dämonen der Finsternis sie ihm aus den Armen gerissen hatten. Dort, in einem der Häuser des Judenquartiers, lag auch sein geheimer Schatz, sein verborgener Hort, das Gold und das Silber des Juden Meißel. Die Geräusche, die aus dem Hirschgraben zu ihm drangen, das Rascheln des welken Laubs, das der Wind dahintrieb, das Schwirren der Nachtfalter, das Rauschen der Baumkronen, der nächtliche Gesang der Wasserfrösche und der Unken, alle diese Geräusche verwirrten ihn und vermehrten seine Unruhe. Dann, gegen 1 Uhr, kamen die Schreckbilder und die Nachtgespenster. Es war 2:30, als der Kaiser die Türe aufstieß und mit einem Stöhnen in seiner Stimme nach seinem Leibkammerdiener, dem Philipp Lang, rief. In diesen Tagen aber war der Philipp Lang, wie alljährlich, auf seinem Gut in Melnik bei der Obsternte. Statt seiner kam der Kammerdiener Tschervenka atemlos, die Nachtmütze schief auf dem Kopf, herbeigelaufen. Mit einem Leinentüchlein wischte er behutsam die Schweißtropfen von des Kaisers Stirn. »Ich hab Eure Majestät«, stieß er hervor, »oftmals treu gehorsams gemahnt, mehr auf höchstero Gesundheit Acht zu haben, sich nicht der kalten Nachtluft auszusetzen, aber auf einen alten Diener wird nicht gehört. Lauf und hol den Adam Sternberg und den Hannibald«, gebot ihm der Kaiser. »Ich hab mit ihnen zu reden. Und lauf zum Coloredo, er soll mir starken Wein reichen. Rheinfall und Malvasier, bin dessen bedürftig.« Der Kaiser wusste genau, welcher von den drei Mundschenken und welcher von den 11 Vorschneidern der kaiserlichen Tafel dem Turnus gemäß an jedem Tag der Woche den Dienst bei ihm zu versehen hatte. Aber er wusste nicht, oder er hatte es vergessen, dass der Graf Coloredo etliche Wochen zuvor an einem Schlagfluss verstorben war und dass nun ein junger Graf Bubner das Amt eines zweiten Mundschenken bei Hof bekleidete. Der Hannibald, des Kaisers Geheimsekretär, trat zuerst in die Kammer. Er war ein langer, hagerer Mann mit scharfen Zügen und silberweißem Haare. Der Tschervenka hatte ihn noch bei der Arbeit angetroffen. Bald hernach kam der Oberstallmeister Graf Adam Sternberg im Nachtgewand und mit nur einem Pantoffel. Der Kaiser ging mit eiligen Schritten in der Kammer auf und nieder. Der Mantel war ihm von den Schultern geglitten. Jetzt blieb er stehen. In seinen Zügen drückte sich Erregung, Ratlosigkeit und Übermüdung aus. Er holte Atem und wollte zu erzählen beginnen, was ihm in dieser Nacht und in den beiden vorangegangenen Nächten begegnet war. Da wurde die Türe geöffnet und der Tschervenka ließ den jungen Grafen Bubner eintreten und hinter ihm einen Lakaien, der die Weinkannen trug. Der Kaiser sah dem Bubner starr ins Gesicht, trat dann erschrocken einen Schritt zurück und fragte: »Wer bist du? Was willst du? Wo ist der Coloredo?« »Eure Majestät, geruhe sich zu erinnern«, sagte der Hannibald, »dass der Graf Coloredo vor kurzem nach Gottes Ratschluss den Weg gegangen ist, den wir alle gehen müssen. Eure Majestät weiß es, war auch bei der Messe anwesend, die für Euer Majestät getreuen Diener in der Domkirche gehalten worden ist.« »Und das«, nahm jetzt der Graf Sternberg das Wort, »ist sein Nachfolger im Amt, der Wojciech Bubner, Euer Majestät zu dienen. Guter Leute Kind, der Wojciech Bubner.« »Er sieht aber dem Bernhard Russwurm gleich«, sagte der Kaiser. Und er trat, indem er abwehrend seinen Arm erhob, wiederum einen Schritt zurück. »Ist es nicht zum Erschrecken, wie er dem Russwurm gleich sieht?« Der Kaiser fürchtete sich bisweilen vor neuen Gesichtern. Sie beunruhigten ihn. Er glaubte in ihnen, die Züge längst Verstorbener zu erkennen, von denen er sich verfolgt wähnte. Den General von Russwurm hatte er vor vielen Jahren als einen Duellanten gefangen setzen und erschießen lassen. Und diese Tat, die er im Jähzorn begangen hatte, lastete schwer auf seiner Seele. Aus jedem neuen Gesicht blickte ihn der Russwurm feindselig und voll Hohn an. Er kam immer wieder aus seinem Grabe, um ihn zu bedrohen. »Dem Russwurm? Ach wo«, sagte der Adam Sternberg leichthin. »Der Russwurm war von kleiner Statur, hatte eine breite Nase und ein fleischiges Kinn. Ich sag es, Euer Majestät, ich kenne den Wojciech Bubner seit den Tagen, da ihm das Hemd aus dem Hosenlatz hing.« »Er sieht aber dennoch dem Bernhard Russwurm gleich«, rief der Kaiser, und die Zähne schlugen ihm aneinander. »Wer bist du? Woher kommst du? Kommst du aus der Hölle?« »Euer Majestät zu dienen. Ich komme aus Pschestjice. Das ist unser Gütlein, liegt bei Chotteborsch im Czaslauer Kreis«, erklärte der junge Graf Bubner, der nicht begriff, was da vorging und warum ihn der Kaiser so hart anfuhr. »Wenn du nicht ein verlogener Geist bist«, sagte der Kaiser, »so bet ein Paternoster. nenn mir die Namen der 12 Apostel Christi und zähl mir die Artikel des Glaubens auf.« Der junge Bubner warf einen bestürzten und fragenden Blick auf den Grafen Sternberg, der aber nickte eifrig mit dem Kopf, und so betete er ein Paternoster, sagte die Namen der 12 Apostel her, wobei er den Apostel Thaddäus vergaß, dafür aber St. Philippum zweimal nannte, und dann zählte er die Artikel des Glaubens auf, und wo er stecken blieb und nicht weiter wusste, da half ihm der Kammerdiener Czerwenka, der hinter ihm stand, mit einem geflüsterten Wort aus der Not. Nach dem zweiten Glaubensartikel gab sich der Kaiser zufrieden. Es ist gut, meinte er. Du hast recht, Adam, ich habe mich getäuscht. Er sieht dem Bernhard Russwurm nicht gleich. Er mag in Frieden ruhen, der Russwurm, ich habe ihm längst vergeben.« Der Czerwenka war hinter ihn getreten und legte ihm den Mantel um die Schulter. Der Kaiser nahm die Weinkanne aus den Händen des jungen Bubna und leerte sie. »Lustig, lustig«, sagte er sodann. »Es geht sonderbar zu hier auf der Burg. Heut Nacht war wiederum einer bei mir in der Kammer und hat mich geplagt.« »Wer war bei Eurer Majestät heute Nacht?« fragte der Hannibald, wiewohl er des Kaisers Antwort im Vornhinein wusste. »Einer von seinen Boten«, sagte der Kaiser, der den Teufel nicht gern beim Namen nannte, mit einem leisen Stöhnen. »Und wiederum in eines Gewürzkrämers Gestalt?« fragte der Hannibald, und dabei strich er sich sein silberweißes Haar zurecht. »Nein, nicht in eines Menschengestalt«, erwiderte der Kaiser. »Es ist jetzt 2 Tage her, da kamen sie zum ersten Mal, seine Boten. Sie kamen zu dritt, in der Nacht, in einer Krähe, eines Kuckucks und einer Hummelgestalt. Sie schrien aber nicht, wie diese Vögel zu schreien pflegen, sondern sie sprachen mit Menschenstimmen zu mir und plagten mich.« »Gott steh uns Sündern bei«, murmelte der Czerwenka entsetzt, und der Lakai, der die Weinkannen hielt, versuchte, eine Hand frei zu bekommen, um hastig ein Kreuz zu schlagen. »Der Kuckuck«, fuhr der Kaiser fort, »begehrte, ich soll den Sakramenten, den Messen, den Vigilien, den Chrysam und dem Weihwasser absagen. Der in der Hummelgestalt raunte mir zu, dass der Herr Jesus, unsere Hoffnung, nicht in das Fleisch gekommen und dass die heilige Mutter Gottes in der Erbsünde empfangen worden sei.« »Dann ist's wohl klar, von welcher Art und Herkunft diese Vögel waren«, bemerkte nachdenklich der Adam Sternberg. »Der Dritte, der in einer Krähe Gestalt sich zeigte«, berichtete der Kaiser weiter, »der beschwor mich, es sei jetzt die Zeit. Ich dürfe nicht länger warten. Ich müsse absagen der heiligen Taufe und dem heiligen Kreuz, den Messen und dem geweihten Wasser. Sonst werde der, der ihn sende, die Krone von meinem Haupte nehmen und sie mit all meiner Macht in die Hände des Frevlers und Lotterbuben geben.« Wenn der Kaiser vom Frevler und Lotterbuben sprach, dann meinte er seinen Bruder Matthias, den Erzherzog von Österreich. »Gott wird's nicht zulassen«, sagte der Hannibald. »In seinen Händen liegt des Reichs und Eurer Majestät Geschick und nicht in denen des Widersachers.« »So ist es. In Ewigkeit Amen«, ließ sich der Czerwenka vernehmen. »Gestern in der Nacht«, fuhr der Kaiser fort, »kamen nur 2 von seinen Boten, der in des Kuckucks und der in der Hummelgestalt. Der Kuckuck nannte den Papst, einen losen spanischen Kaplan, der in Rom residiert. Und die Hummel raunte mir zu, ich sollte mich ihrem Herrn nicht länger widersetzen, sondern ihm seinen Willen tun, sonst werde es mir übel ergehen. Der geheime Schatz werde nicht in meine Hände kommen, er werde in nichts zergehen wie Märzenschnee, und ich müsste verzweifeln.« »Weiß Eure Majestät von einem geheimen Schatz?« fragte der Sternberg. »Ich weiß nur von Schulden da und Schulden dort.« »Und heute in der Nacht«, sprach der Kaiser weiter, »kamen sie wiederum zu dritt. Aber der in des Kuckucks Gestalt führte allein das Wort.« »Er wird Eurer Majestät wohl nicht das Benediktus vorgepfiffen haben«, meinte der Sternberg. Der Kaiser fuhr sich mit dem Rücken seiner schmalen Hand über die feuchte Stirne. Sein Blick war abwesend, und in seiner Seele war das Grauen und der Tod. »Er sagte«, berichtete er, Er und seine beiden Gesellen kämen nun zum letzten Mal, mich zu mahnen, und nach ihnen käme nur einer noch. Der werde sich mir in eines Menschengestalt zeigen, und ihm müsst ich die Antwort sagen, und ich sollt meine Antwort wohl bedenken, denn wenn sie seinem Herrn missfiele, dann werde er meine Krone und kaiserliche Gewalt dem Frevler, dem Lecker, dem Lotterbuben geben. Und unter des Frevlers Herrschaft werde der Krieg kommen in allen Ländern vom Aufgang bis zum Niedergang, mit Verfinsterung des Mondes und der Sonne, mit vielen feurigen und blutigen Zeichen am Himmel und auf der Erde, mit Rebellion, Blutvergießen, fallenden Seuchen und Hungersnot. Da würden alle Menschen verzagen und viele sterben, und um Bretter zu sergen, wird überall ein großes Bitten sein. Und ich konnt's nicht länger hören, schloss der Kaiser seinen Bericht. Ich lief zur Tür hinaus, und dann traf ich diesen dort. Und er wies mit einer müden und kraftlosen Bewegung seines Arms auf den Kammerdiener Tscherwenka. Ja, sagte dieser, und ich fand Eure Majestät an allen Gliedern zitternd und mit Schweißtropfen an der Stirn, nahm mir daher heraus, Eure Majestät um Schonung höchstero Gesundheit getreulich zu bitten. Der Sternberg machte dem jungen Grafen Bubner ein Zeichen, dass er dem Kaiser die Weinkanne reichen möge, denn nach der zweiten Kanne Weins pflegte sich des Kaisers Erregung zumeist sehr rasch zu legen. Die düsteren Vorstellungen und die schwermütigen Gedanken wichen für einige Zeit von ihm, und es stellte sich das Schlafbedürfnis ein. Der Kaiser nannte das sein Leid vergessen. Indessen fragte der Hannibald, »Hat Eure Majestät bereits geruht, die Antwort zu erwägen, die dem angekündigten Ambassadeur des Satans zu erteilen sein wird?« Der Kaiser schwieg und fuhr sich mit der Hand über die Stirne und durch sein gekraustes Haar. Sein Atem ging hörbar, seine Brust hob und senkte sich. Eine Minute währte dieses Schweigen. Der Hannibald, dem bisweilen die Furcht beschlich, der Kaiser könnte dem katholischen Glauben untreu werden und sich in seinem Gemüte der utraquistischen Ketzerei zuneigen, flüsterte dem Sternberg zu, »Me tuo ne Caesar in apostasiam declinet.« »Optime, optime«, gab der Sternberg, der kein Wort verstanden hatte, zur Antwort. Jetzt begann der Kaiser zu reden. Er sprach mit leiser Stimme, langsam und die Worte mit Vorsicht wählend. »Du weißt es, Hannibald«, sagte er, »wie so unruhig die Sachen in Böhmen beschaffen sind und wie gefährlich es hier mit dem Landfrieden und der Religion steht. Wir müssen daher durch zeitliche Klugheit den wütenden Feind und Widersacher zu besänftigen trachten und so das Übel abwehren, mit dem er die von Gott uns anvertrauten Länder bedroht. Denn ich will den Krieg nicht, der aller Menschen Nahrung, Vieh und Gewächse, Handel und Hantierung verheert und verstört und der in seinem Mantel das große Sterben trägt. Ich will den Frieden, hab mich all mein Leben um ihn gemüht, den edlen Frieden will ich, der alle Menschenkinder ernährt.« »Recht so«, rief der Sternberg, »mag's regnen, mag's schneien, nur gut Wetter soll sein.« Die Gewalt, mit der der böse Feind und Widersacher sich so hoffärtig brüstet, ist nicht gar groß, sagte jetzt der Hannibald. Nur in seiner Hölle hat er Gewalt, auf Erden nicht. Sein Drohen ist eitel, ist Teufelstrug und Teufelsgespinst. Und um seinem Netz und Fallstrick zu entgehen, bedarf es weltlicher Klugheit wahrlich nicht, sondern, dass wir uns nicht eines Fingers breit von dem Herrn Jesus, der uns erlöst hat, hinwegbegeben. Das allein tut Not. »Das allein tut Not«, wiederholte der Sternberg, und er gab dem Bubner wiederum ein Zeichen, dass er dem Kaiser die Weinkanne reichen sollt. »Gut gesprochen, Hannibald, gut gesprochen.« »War also alles nur Teufelstrug und Teufelsgespinst?« flüsterte der Kaiser mit einem tiefen Aufseufzen. »Ein exzellenter Kopf, der Hannewald, ich habe es Eurer Majestät immer gesagt«, erklärte der Sternberg, und er gab dem Bubnar, der wie ein Stock dastand, ein neues Zeichen. »Dass wir uns nicht eines Fingers breit von dem Herrn Jesus, der uns erlöst hat, hinwegbegeben«, flüsterte der Kaiser. »Das ist ein gutes Wort. Tröstet die Seele, ist stark wie Bezuar.« Jetzt endlich fiel sein Blick auf den Grafen Bubnar. Er nahm ihm die Kanne aus der Hand und trank sie leer. »Alles nur Trug«, sagte er sodann. »Lustig, lustig. Du bist also der Wojciech Bubnar. Ich hab einen Bubnar gekannt, war mit meinem geliebtesten Herrn Vater hochlöblichen Gedächtnisses bei einem Bubnar auf der Wildschweinjagd. Und du? Wie steht's mit dir? Wie viel bist du dem Meißeljuden schuldig?« Der junge Bubnar wurde blutrot im Gesicht. Wie die meisten jungen böhmischen Herren von Adel hatte er vom Meißel gegen Schuldschein Geld geliehen, denn von zu Hause gab es nur kargen Zuschuss. Er begann zu stammeln. 17 rheinische Gulden, Eure Majestät wird verzeihen, es ist nicht recht, aber ich hatte im Spiel Verluste, wußt mir anders nicht zu helfen.« Dem Kaiser schien dieses Eingeständnis eine Art Vergnügen zu bereiten. Ist gut, unterbrach er ihn. Nur brav Schulden gemacht, nur tapfer zum Juden gelaufen, ist gut.« Jetzt trat der Kammerdiener Czerwenka langsamen Schritts und mit steifer Würde auf den Kaiser zu. »Eure Majestät«, sagte er, »es ist mein pflichtheischendes Ersuchen und treu gehorsamstes Bitten, dass sich Eure Majestät nunmehr allergnädigst zu Bett begeb.« »Die außerordentlichen Dinge«, schrieb einmal der spanische Gesandte seinem König, »sind am Prager Hof die alltäglichen und gewöhnlichsten.« Zu den außerordentlichen Dingen, die in Prag nur wenig Aufsehen erregten, gehörte der feierliche Aufzug eines kaiserlich-marokkanischen Gesandten, der sich 2 Tage nach jenem nächtlichen Begebnis beim Schall der Fagotten, Kornetten, Schalmeien und Kesselpauken vom Haus zum Resedenstock, wo der Gesandte mit seinem Gefolge abgestiegen war, durch die Gassen der Kleinseite und den Ratschin hinauf zur Prager Burg bewegte. Dieser Gesandte hatte in Venedig Verhandlungen eingeleitet, die die Lieferung von Schiffsgeschützen, Kriegsmunition, Pulver und Tauwerk für die marokkanische Flotte zum Ziele hatten, und war von Venedig nach Prag gekommen, um Rudolf II. Ein Begrüßungs-, Ehrerbietungs- und Freundschaftsbezeigungsschreiben seines Souveräns zu überreichen, denn dieser hoffte durch Vermittlung des römischen Kaisers in ein besseres Verhältnis zur spanischen Krone zu gelangen, die ihm durch Unterbindung seines Seehandels Schaden und Abbruch tat.